manchmal triffst du in deiner Stadt jemanden wieder und der hat früher mit dir mal Matsche gemacht. Jetzt bleibt er stehen und fragt, Menschenskind, Kerl, altes Haus, siehst du denn aus? Bist du noch, hast du noch, kannst du noch und machst du noch und ohne dass es einer will, seid ihr ganz plötzlich still, ihr alten Freunde. Zwischen euch grinst mit mal die Zeit, ihr Lachen aus Verlegenheit. Ihr zählt ganz heimlich all die Jahre und sucht eure wahre Geschichte beim anderen im Gesicht und ihr findet sie nicht. Glaubst du denn, hoffst du denn, wähnst du denn und meinst du denn, dass ihr noch etwas findet, das euch verbindet, euch Alte? Freunde, der hat zwei Kinder und eine Frau, die irgendwas an den Nieren hat. Dir wird beim Rauchen immer flau und du wohnst in einer anderen Stadt. Der glaubt an guten Ruf, Geist und an Geld und dir kann die Welt. Merkst du nicht, fühlst du nicht, siehst du nicht und riechst du nicht, dass das ja nicht mehr klappt, dass ihr euch nichts mehr zu sagen habt, ihr alten Freunde.